Eine überraschende Mitteilung ging weiter an seinen gut erzogenen alten Sohnemann. Lass die Menschen frieren! Ein Mensch macht viele Fehler, denn er ist nicht sehr mängelfrei. Wieso ist das so? Ein Gott möchte hingegen keine Mängel dulden. Jedoch darf er auch nicht so perfekt wie Jesus agieren. Also muss er das schöne Christenkind auch hin und wieder ermutigen, besser zu sein. Eine überraschende Mitteilung ging weiter an seinen gut erzogenen alten Sohnemann. Lass die Menschen frieren! Der Mittag schreitet voran, aber Gottes Lust ist ewig. Somit bahnt sich ein Problem an, das in Kürze austreten wird. Probleme kennzeichnen sich durch ihr plötzliches Auftreten. Die eifrige, lustvolle Mönche erblicken das große Getöse und fragen sich, was ist los? Lust kommt manchmal sehr unverhofft. Die Jahreszeit kann das Unheil sehr bedingt begrenzen. Es schneit. Eine überraschende Mitteilung geht weiter an seinen gut erzogenen alten Sohnemann. Das schwere Gemächt Gottes spielt verrückt, und dabei zittern mir die Engelsglocken. Die Mitteilung möchte uns aber nur ganz peripher tangieren. Lass die Menschen frieren! Das Menschenvolk bereitet sich hektisch auf das Unwetter vor. Gottes Ausrutscher macht Jesus wütend, denn Jesus weiß nämlich die Gezeiten wunderbar einzuordnen. Er ermahnt seinen Herrn, Herbst kommt nach Frühling, Sommer nach Winter oder so. Du senile alter Mann, wieso hast du dir schon im Sommer das Laub vom Baum geschüttelt? Mein törichter Sohn, antwortet der zufriedene Herr, du magst zwar klüger sein als ich, doch weiß ich genau, wenn der Engel schon mein Gemächt umgibt, wird es Zeit, den Winter einzuläuten. Eine überraschende Mitteilung gibt Gott weiter an seinen gut erzogenen alten Sohnemann. Furcht doch, das schwere Gemächt Gottes spielt verrückt uns dabei, zittern mir die Engelsglocken. Die Mitteilung möchten uns aber nur ganz peripher tangieren. Lass die Menschen frieren. Eine überraschende Mitteilung gibt Gott weiter an seinen gut erzogenen alten tangieren. Lass die Menschen frieren!